Erster Gott sagte zu mir, nimm eine große Tafel und schreibe deutlich darauf, schnelle Beute, schneller Raub. Zweiter er sagte auch, nimm dir zwei vertrauenswürdige Zeugen, den Priester Uria und Sachaja, den Sohn von Jeberechia. Dritter dann ging ich zu der Prophetin, und sie wurde schwanger und bekam einen Sohn. Gott sagte zu mir, nenne ihn, schnelle Beute, schneller Raub. Vierter denn bevor der Junge, mein Vater, oder meine Mutter, rufen kann, wird der König von Assyrien den Reichtum von Damaskus und die Beute von Samaria wegtragen. Fünfter Gott sprach noch einmal zu mir, sechster, weil dieses Volk das ruhig fließende Wasser des Siloa verachtet und sich über Rezin und den Sohn Remalias freut, siebter darum wird der Herr die starken und großen Wasser des Euphrat über euch bringen. Das ist der König von Assyrien mit seiner ganzen Macht. Sie werden über alle seine Kanäle steigen und über alle seine Ufer treten, Achter und Juda überfluten, so dass das Wasser bis zum Hals reicht. Mit ihren ausgebreiteten Flügeln werden sie dein ganzes Land bedecken, o Immanuel. Neunter erkennt das, ihr Völker, und hört zu, alle, die ihr weit entfernt seid. Macht euch bereit, aber ihr werdet trotzdem verzweifeln. Macht euch bereit, aber ihr werdet trotzdem verzweifeln. Zehnter macht Pläne, aber sie werden scheitern. Trefft Entscheidungen, aber sie werden nicht umgesetzt werden, denn Gott ist mit uns. Elfter denn Gott sprach so zu mir, als seine Hand mich ergriff und er mich immer wieder warnte, nicht den Weg dieses Volkes zu gehen. Zwölfter, ihr sollt nicht alles heilig nennen, was dieses Volk heilig nennt, und ihr sollt euch nicht vor dem fürchten oder erschrecken, wovor es Angst hat. Dreizehnter, nur Gott, den Herrn der Heerscharen, sollt ihr als heilig ansehen, und er allein soll der sein, der euch Furcht und Schrecken einflößt. 14. Er wird für die beiden Häuser Israels ein Heiligtum sein, aber auch ein Stein, an dem man anstößt, und ein Felsblock, über den man stolpert. Für die Bewohner Jerusalems wird er eine Falle und eine Schlinge sein, 15. so dass viele von ihnen stolpern, fallen, zerbrochen werden, sich verfangen und gefangen genommen werden. 16. Bewahre diese Offenbarung und versiegle diese Lehre bei meinen Jüngern. 17. Ich werde auf Gott warten, der sein Gesicht vor dem Haus Jakob verbirgt, und ich werde auf ihn hoffen. 18. Ich und die Söhne, die Gott mir gegeben hat, sind Zeichen und Symbole in Israel vom Herrn der Herrscharen, der auf dem Berg Zion wohnt. 19. Wenn man zu euch sagt, fragt doch die Totengeister und die Wahrsager, die flüstern und murmeln, dann fragt zurück, soll ein Volk nicht seinen Gott befragen? Sollen wir für die Lebenden die Toten befragen? 20. Haltet euch an die Lehre und die Offenbarung. Wenn sie nicht nach diesem Wort sprechen, dann gibt es für sie keine Hoffnung. 21. Sie werden bedrückt und hungrig durch das Land ziehen und wütend werden, weil sie Hunger leiden. Sie werden ihren König und ihren Gott verfluchen und nach oben schauen, 22. und dann zur Erde blicken. Aber überall gibt es nur Angst und Dunkelheit, große Not und Finsternis, in die sie verstoßen wurden. 23. Denn die Dunkelheit wird nicht bleiben, wo Not war. Früher hat Gott Schande über das Land Sebulon und das Land Naphtali gebracht, aber in Zukunft wird er die Straße zum Meer, das Gebiet am Jordan und das Land der Heiden ehren.